Ich möchte nach Kassel. Gibt es heute noch einen direkten Zug? Nein, Sie müssen einmal umsteigen. Der Zug fährt um 12.32 Uhr hier am Hauptbahnhof ab. Und wann komme ich in Kassel an? Um 15.13 Uhr. Um 15.13 Uhr? Das ist aber spät. Gibt es keinen anderen Zug? Nein, leider nicht.